den man bis heute gut verschleiert hat. Das nötige Gerichtsverfahren gegen die Täter wurde nie gemacht. Und fast keiner wagt zu sagen, Rudolf Hess hat Wann umgebracht. Den Frieden wollte er erhalten mit seinem Englandflug. Dafür gab 46 Jahre Haft, doch damit nicht genug. Als die Entlassung näher rückte, fassten die Sieger den Beschluss, dass zum Erhalt der Kriegsschuldlüge ein 93-Jähriger sterben muss. Doch die Wahrheit wird siegen irgendwann, und für die feige Mörderbande heißt es dann, Mord verjährt nicht, auch nicht bei diesem Mann. Und eines Tages klagen wir die Mörder an. Bei diesem Mann und eines Tages sind seine Mörder.